Erster Josua war alt. Gott sprach zu ihm, du bist alt. Viel Land gehört euch noch nicht. Zweiter, dies ist das Land, das noch übrig ist. Es sind alle Gebiete der Philister. Auch das ganze Gesur. Dritter, von Sihor bis Ekron ist es Kanaaniterland. 5 Philisterfürsten leben dort. Sie sind von Gaza, Asdod, Askalon, Gad, Ekron. Auch die Aviter leben dort. 4. Im Süden ist mehr Kanaaniterland. Mira gehört den Sidoniern. Es geht bis Afek und zu den Amoritern. 5. Das Land der Gibliter gehört auch dazu. Der ganze Libanon im Osten. Von Baal-Gead bis Hamat. 6. Gott sagt, ich vertreibe die Leute. Sie wohnen im Gebirge und in Sidon. Du sollst das Land verteilen. Es ist für die Israeliten. Das habe ich dir gesagt. 7. Verteile das Land jetzt. Gib es 9 Stämmen. Gib es auch dem halben Stamm Manasse. 8. Die Rubeniten und Gaditen bekamen Land. Mose gab es ihnen. Es war östlich vom Jordan. Mose, der Diener Gottes, gab es ihnen. 9. Das Land beginnt bei Aroer. Aroer ist am Fluss Arnon. Es ist die Stadt im Tal. Die ganze Ebene von Medeba bis Dibon. 10. Alle Städte von König Sihon. Sihon war König in Hesbon. Das Land geht bis zu den Ammonitern. 11. Auch Gilead gehört dazu. Das Gebiet der Gesuriter und Machatiter. Das ganze Hermongebirge. Ganz Basan bis Seicha. 12. Das ganze Königreich von König Oge. Oge war König in Basan. Er herrschte in Astaroth und Edrei. Mose besiegte ihn und sein Volk. 13. Die Israeliten vertrieben die Gesuriter nicht. Sie vertrieben auch die Machatiter nicht. Diese Leute wohnen noch heute dort. Sie leben unter den Israeliten. 14. Die Leviten bekamen kein Land. Gott ist ihr Besitz. Gott hatte es ihnen versprochen. 15. Mose gab Land. Er gab es den Familien der Rubeniten. 16. Sie bekamen das Gebiet von Aroer. Aroer ist am Fluss Arnon. Es ist die Stadt im Tal. Die ganze Ebene bei Medeba. 17. Hesbon und alle Städte dort. Sie liegen in der Ebene. Dibon, Bermothbal, Bethbormien. 18. Jazer, Kedemot, Mephat. 19. Kirjatheim, Sibma, Zeretzaha. Zeretzaha ist auf einem Berg im Tal. 20. Beth Peor, die Hänge des Pisga. Auch Beth Jesimoth. 21. Alle Städte in der Ebene. Das ganze Königreich von König Sihon. Sihon war König in Hesbon. Mose besiegte ihn. Mose besiegte auch die Fürsten der Midianiter, Ephi, Rekem, Zur, Hur und Reba. 22. Die Israeliten töteten Bileam. Er war ein Wahrsager. Sie töteten ihn mit dem Schwert. 23. Der Jordan war die Grenze der Rubeniten. Das war das Land der Rubeniten. Es waren Städte und Dörfer. 24. Mose gab Land. Er gab es dem Stamm Gad. Er gab es den Familien der Gaditen. 25. Sie bekamen Jeza. Alle Städte Gileads. Die Hälfte des Landes der Amoriter. Bis Aroer, östlich von Rabba. 26. Von Hesbon bis Ramat-Mitzpe und Betonim. Von Mahanaim bis Lidebir. 27. Im Tal waren Beth-Horam, Beth-Nimra. Auch Suchot und Zaphon. Das war der Rest von König Sihons Land. Der Jordan war die Grenze. Bis zum See Kinneret-Tehetet, östlich vom Jordan. 28. Das war das Land der Gaditen. Es waren Städte und Dörfer. 29. Mose gab Land. Er gab es dem halben Stamm Manasse. Er gab es den Familien des halben Stammes Manasse. 30. Ihr Land ging von Mahanaim. Es ging über ganz Basan. Alle Dörfer von Jair in Basan. Das waren 60 Städte. 31. auch die Hälfte von Gilead. Astaroth und Edrei. Das waren Städte von König Og in Basan. Dieses Land bekamen die Söhne Maschirs. Maschir war ein Sohn von Manasse. 32. Das war das Land, das Mose verteilte. Es war in Moab, östlich vom Jordan. Es war gegenüber Jericho. 33. Mose gab den Leviten kein Land. Gott ist ihr Besitz. Gott hatte es ihnen versprochen.